morgens schwer erhebt. Ihr und an tausend Dingen klebt. Hier hab ich zu essen und zu tun. Hier kann ich hasten, kann ich ruhen. Dies ist die Erde, ziemlich klein, wenn man das Weltall überfliegt. Und ich bin nur ein Kornstaub, das gar nicht schlecht im Winde liegt. Hier brauch ich immer einen Sinn. Hier könnt ich nicht, gäb's kein Wohin. Dies ist die Erde, ziemlich klein, wenn man das Weltall überfliegt. Und ich wär nur ein Kornstaub, doch müh ich mich um jeden Sieg. Oh. Das ist süß und manchmal gehe ich fast ein. Doch wie leicht und schwer es ist, ich möchte nicht woanders sein.